Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Der russisch-japanische Krieg war noch nicht zu Ende. Da geschahen Dinge, die ihn unerwartet überdeckten. Die Wellen der Revolution gingen über Russland hin, eine höher und unerhörter als die andere. In Petersburg begann es, aber das Feuer fraß um sich. In Moskau brach ein Streik aus, und obwohl er blutig unterdrückt worden war, kam es bald nach dem kaiserlichen Manifest vom 17. Oktober 1905, das dem Volke die bürgerlichen Freiheiten versprach, zu einer großen Demonstration. Es war ein trockener Wintertag. Der Himmel war bleigrau. Einige Flocken fielen, die lange hin und her flogen, ehe sie sich auf die gefrorenen Pfützen niederließen. Das Volk war auf die Straße geströmt, als gelte es, den babylonischen Turm zu errichten. Gesichter, Gesichter und wieder Gesichter. Wattierte Wintermäntel, Lammfellmützen, Greise und Kinder, Ingenieurstudenten in Uniform, Arbeiter der elektrischen Bahnen und der Telefonämter in Stiefeln und Lederjoppen, Gymnasiasten und Studentinnen. Eine Zeit lang wurde die Warschawjanka gesungen, dann Vujet Vujepali und die Marseillaise. Aber dann, nach einiger Zeit, geriet der Gesang durcheinander und schlief ein. Man hörte den knarrenden Schritt der unübersehbaren Menge auf der gefrorenen Straße. Entgegenkommende Passanten riefen den Anführern des Umzugs zu, weiter vorn legen Kosaken im Hinterhalt. Ja doch, kaltes Blut, kaltes Blut. Man muss sofort das erste öffentliche Gebäude besetzen und die Leute nach Hause schicken. Als dann die Dragoner angaloppierten, bemerkte man das im ersten Blick in den hinteren Reihen gar nicht. Plötzlich ließen sich vorn Stimmen vernehmen, Rufe zu Hilfe und Mordschraken auf. Man hörte aber auch Hurra! Fast im selben Augenblick sprengten auf der Welle dieser Schreie durch eine enge Passage, die sich in der Menge gebildet hatte, mit Ungestüm die Rosse dahin, Pferdemäuler, Mähnen, die geschwungenen Säbel der Reiter. Die halbe Schwadron war durchgaloppiert, formierte sich neu, machte kehrt und bohrte sich nun in das Ende des Zuges. Viele wurden zusammengehauen. In wenigen Augenblicken war die Straße fast leer. Die Menschen waren in die Nebengassen geflüchtet. Am Abend schneite es nicht mehr so stark. Plötzlich begann die hinter den Häusern untergehende Sonne von einer Ecke her gleichsam mit den Fingern auf alles Rote in der Straße zu zeigen. Auf die roten Dragonermützen, auf das Tuch einer auf dem Fahrdamm liegenden Fahne, auf Blutspuren, die sich wie rote Fäden und Punkte im Schnee abzeichneten. Die Straße sah aus wie eine Kohlezeichnung, über die rote Tinte hingespritzt worden wäre. Am Rande der Fahrbahn schleppte sich auf seine Hände gestützt ein Mensch mit gespaltenem Schädel dahin. Er stöhnte und kroch. Die Reiter trabten an ihm vorbei. Sie überrannten die alte Gavrilowna beinahe, die auf der Straße hin und her irrte. Ihr Kopftuch war ihr in den Nacken gerutscht. Sie ballte die Fäuste in die Luft und schrie. Die alte Gavrilowna hatte Pascha Antipow mitgenommen, ihren 10-jährigen Enkel, den sie bei sich hatte, seit sein Vater als Revolutionär nach Sibirien verbannt worden war. Pascha war die ganze Zeit neben ihr marschiert. Er hatte die Redner nachgemacht, dass sich die Leute vor Lachen kaum halten konnten. Aber als die Dragoner heranjagten, war er plötzlich verschwunden. Der alten Gavrilowna war eine Knute über den Rücken geklatscht, aber obwohl sie durch ihren dicken Mantel hindurch den Schlag kaum gefühlt hatte, drohte sie der abziehenden Kavallerie mit der Faust, empört, dass man es gewagt hatte, eine alte Frau vor allen Leuten zu peitschen. Plötzlich erblickte sie, welch ein Glück, den Knaben. Er stand bei Leuten, die sich in einen Vorhof geflüchtet hatten, und sprang ihr entgegen. Sie gingen nach Hause. Verdammte Mörder, Gott verfluchte Totschläger! Den Menschen widerfährt eine Freude. Der Zar gab die Freiheit, aber sie dulden es nicht. Alles müssen sie verderben. Was wollen sie eigentlich, die Verruchten? Nichts als Gebellfe und Unfug. Von nichts haben sie eine Ahnung. Wo warst du denn? Konntest du nicht bei mir bleiben, du Mücke, du Viehbremse, du Mistkäfer? Aber Großmutter, warum regen sie sich so auf? Sie tun, jetzt wäre ich ein Kosak. Nikolai Nikolaitsch stand am Fenster, als sich die Flüchtenden zeigten. Er spähte hinaus, ob er in der Menge womöglich Jura entdecken könne. aber er sah ihn nicht. Nur den Strom der Gesichter sah er, der davon floh, als wäre der babylonische Turm nun gestürzt. Nikolai Nikolaitsch war seit kurzem in Moskau. Er hatte den Winter in Petersburg erlebt, den Aufstand und die großen Massaker. Aus diesem Wirrwarr war er hierher geflüchtet, um ein lange geplantes Buch zu schreiben. Damals war noch keins von seinen Büchern geschrieben, aber seine Gedanken hatten bereits feste Formen angenommen. Er wusste nicht, wie nahe seine Zeit gerückt war. Als er später, viel später, seine Tagebücher aus dieser Zeit durchblätterte, fand er folgende Aufzeichnung, die er am Tage vor der Moskauer Demonstration notiert hatte. 23. November 1905. Es hat immer Kreise und Vereinigungen gegeben. Aber jeder herdenhafte Zusammenschluss ist nur eine Zufluchtsstätte für Unbegabte. Ganz gleich, ob sie an Kant oder Marx glauben. Die Wahrheit wird immer nur von Einzelnen gesucht. Und diese brechen mit allen, die die Wahrheit unzulänglich lieben. Gibt es überhaupt etwas auf der Welt, dem man die Treue halten kann? Solcher Dinge gibt es nicht viele. Ich glaube, man muss der Unsterblichkeit, dieser stärkeren Bezeichnung für das Leben, die Treue halten. Man muss der Unsterblichkeit treu bleiben, Christus treu bleiben. 25. November 1905? Ich sagte, man müsse Christus die Treue halten. Ich will es erklären. Sie begreifen nicht, dass man Atheist sein, dass man nicht zu wissen braucht, ob es einen Gott gibt und wozu er da ist, und doch gleichzeitig wissen kann, dass der Mensch nicht in der Natur, sondern in der Geschichte lebt und dass diese von Christus begründet wurde. In diesem Sinne hat die Antike keine Geschichte gehabt. Es gab dort nur die sanguinische Sauerei grausamer, von Pockennarben zerfressener Caligulas, die gar nicht ahnten, wie talentlos die Unterdrücker sind. Erst die Generationen nach Christus konnten aufatmen. Erst nach ihm hat das Leben in den Nachfahren begonnen. Und der Mensch verreckt nicht mehr auf der Gasse hinter dem Zaun, sondern bei sich selber in seiner Geschichte, im Feuer der Arbeit, die der Überwindung des Todes geweiht ist. Und unter dem Datum des folgenden Tages hatte er notiert: Die Kosmogonien mögen der alten Welt gemäß gewesen sein, die von Menschen noch dünn besiedelt war, so dass der Mensch die Natur noch nicht verdeckte. Mammuts zogen durchs Land und die Erinnerung an Dinosaurier und Drachen war noch frisch. Die Natur stand dem Menschen so deutlich vor Augen, so tückisch und spürbar nahe, dass sie tatsächlich von Göttern erfüllt schien. Mit Rom hörte das auf, denn am Ende dieser Ära marmorner und goldener Geschmacklosigkeiten kam eben dieser leichte und in Licht gekleidete Mensch, der galiläische Provinzmensch, und mit diesem Augenblick haben die Götter und die Menschenherden aufgehört zu sein. Es begann der Mensch als Zimmermann, der pflügende Mensch, der Hirte bei untergehender Sonne, der Mensch, der seinen Eingang fand in alle Wiegenlieder und in sämtliche Gemäldegalerien der Welt. 12 Jahre später fielen ihm diese Aufzeichnungen wieder in die Hände, am Abend nach einer Unterhaltung mit seinem Neffen Jura Schivago. Lächelnd blätterte er in den alten Notizen, danach trug er ein in dasselbe alte Heft. Ach, unsere Dispute. Worüber streiten wir eigentlich? Ich sagte heute zu Jura, es ist schmachvoll, die Wahrheit beweisen zu wollen. Die große Masse des Volkes hat seit Jahrtausenden eine unausdenkbare Existenz geführt. Feudalismus, russische Leibeigenschaft, Kapitalismus, Industrialismus. Die Widernatürlichkeit und Ungerechtigkeit dieser Systeme ist längst erkannt worden. Und seit sie erkannt ist, hat man die Revolution vorbereitet, die das Volk befreien und allen Dingen den rechten Platz zuweisen wird. Eine Teilreform der alten Ordnung ist unmöglich. Man muss sie vollkommen zerstören. Vielleicht wird dabei das ganze Gebäude einstürzen. Was kann man machen? Die Tatsache, dass es schrecklich sein wird, ändert nichts daran, dass es sich jeden Tag ereignen kann. Es ist nur eine Frage der Zeit. Jura war sehr ernst. Er antwortete mir: Wenn wir lange genug leben, werden wir erkennen, dass wir im Laufe von 5 oder 10 Jahren mehr erlebt haben als andere Menschen in einem ganzen Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob das Volk sich erheben wird oder ob Einzelne in seinem Namen handeln werden. Bei Ereignissen von solcher Bedeutung darf man nicht nach Ursache und Wirkung fragen und eine dramatische Logik erwarten. Das Große ist ohne Anfang, wie das Weltall. Es ist plötzlich da, als wäre es immer da gewesen. Auch ich glaube, dass es Russland bestimmt ist, das erste sozialistische Land der Welt zu werden. Wenn das geschieht, werden wir lange Zeit wie betäubt sein. Und wenn wir wieder zu uns kommen, werden wir unser Gedächtnis verloren haben. Wir werden einen Teil der Vergangenheit vergessen haben und nicht nach Erklärungen für das Unerklärliche suchen. Denn die neue Ordnung wird uns plötzlich so vertraut sein wie der Wald am Horizont, wie die Wolken über unseren Köpfen. Es wird nichts mehr geben als Sie. Aber dieses Gespräch fand erst im Herbst 1917 statt. 12 Jahre nach den ersten Tagebucheintragungen, als sich die Ahnungen von 1905 zu erfüllen begannen und Dinge geschahen, die über alle Ahnungen weit hinausgingen. Soweit Nikolai Nikolaitsch, der am Fenster stand und in der Menge der flüchtenden Demonstranten seinen Neffen suchte, Jura Schiwago. Wer war Jura Schiwago? Es gab um die Jahrhundertwende eine Zeit, als der Name Schiwago in Moskau sehr viele Dinge bezeichnete. Es gab eine Manufaktur Schiwago, eine Bank Schiwago, Schiwago-Häuser, das Verfahren Schiwago, eine Krawatte zu binden. Es gab sogar einen besonderen Kuchen, der Schiwago hieß. Und wenn man einem Droschkenkutscher zurief zu Schiwago, so brauste der Schlitten klingelnd in ein Märchenreich. Ein stiller Park, von tiefen Tannen rieselte der Schnee, das Krächzen der Krähen von Ferne wie das Knacken trockener Äste. Aus dem Herrenhaus hinter den Bäumen laufen prächtige Rassehunde über den Weg. Im Kamin macht man ein Feuer an. Der Abend naht. Als seine Mutter noch lebte, hatte Jura Schiwago nicht gewusst, dass sein Vater sie längst ihrem Schicksal überlassen hatte, sich im Auslande herumtrieb und ihr Millionenvermögen in alle Winde verstreute. Er kannte seinen Vater kaum. Es hieß, er sei unterwegs, in Geschäften. Dass sein Vater wieder verheiratet war und dass er irgendwo in der Welt einen Bruder hatte, wusste Jura nicht. Dann starb die Mutter und sein Vater nahm sich das Leben, indem er sich aus dem Sibirien-Express stürzte. Es war die Wahnsinnstat eines betrunkenen Bankrotteurs. Und es hieß, sein Anwalt, ein gewisser Kamarowski, habe seine Hand im Spiele gehabt. Jedenfalls habe er den Rasenden nicht zurückgehalten, als dieser die Tür des Coupés aufriss. Eine Zeit lang lebte Jura Schiwago nun bei seinem Onkel Nikolai, den er sehr liebte, bis dieser ihn bei den Gromekos unterbrachte, denn er bereitete sich auf eine Auslandsreise vor. Und bei den Gromekos verlebte Jura seine glücklichste Zeit. Er war 14 oder 15 Jahre alt, als Onkel Nikolai in sein Tagebuch schrieb: Sie sind zu dritt dort. Jura, sein Schulfreund Mischa Gordon und Tonja, die Tochter Gromekos. Sie sind das glücklichste Kleeblatt. Sie lesen bis zur Bewusstlosigkeit die Kreuzersonate und den Sinn der Liebe und sind ganz erfüllt von diesen Keuschheitspredigten. Sie müssen durch alle Besessenheit der Reinheit hindurch. Aber treiben Sie es nicht zu weit? Sie sind Sonderlinge geworden, fürchterliche Sonderlinge, diese Kinder. Die Sphäre des Sinnlichen, die Sie so sehr erregt, nennen Sie banal. Sie nennen alles banal, gleich viel, ob es passt oder nicht. Sie benutzen das Wort, wenn Sie über die Ausbeutung der Frau oder über die Pornografie reden. Sie erröten und erbleichen, wenn sie das Wort in den Mund nehmen. Hätte ich nur ein wenig mehr Zeit für sie, so würde ich es nicht zulassen, dass die Sache so weitergeht. Diese verstörten Geister. Aber er hatte keine Zeit, er ging in die Schweiz, um seine Bücher zu schreiben, und Jura blieb bei den Gromekos. Alexander Gromeko war Chemieprofessor an der Moskauer Universität. Er war mit Anna Iwanowna verheiratet, der Tochter eines reichen Grundbesitzers im Ural. Sie waren gebildete Leute, sehr gastfrei und große Musikliebhaber. Sie hatten gesellige Veranstaltungen in ihrem Hause und Kammermusikabende, Geigensonaten und Streichquartette. Im Januar 1906 Bald nach Onkel Nikolais Abreise gab es ein Hauskonzert. Um die angesetzte Stunde begann die Auffahrt der Gäste. Es schneite, und wenn die große Paradetür geöffnet wurde, so brach die Luft in Wirbeln herein, zu großen Schneewolken geballt. Die Gäste kamen in schlürfenden Galoschen, die Männer markierten die zerstreuten Weltfremden, während ihre durch die Winterkälte erfrischten Frauen sich als durchtriebene Schelme gaben, als wären sie kichernde Hinterlist. Jura, Tonja und Mischa Gordon saßen in der dritten Reihe. Das Dienstmädchen macht ihnen ein Zeichen. Mischa hatte den Hausherrn angestoßen und deutete zur Tür, wo das Dienstmädchen stand und durch verzweifelte Blicke zu verstehen gab, dass sie ihren Herrn unverzüglich sprechen müsse. Alexander Gromeko warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu, schlich sich aber dann doch zu ihr hin. Was fällt Ihnen ein? Also, was ist los? Das Hausmädchen flüsterte ihm etwas zu. Was? Aus welchem Montenegro? Aus dem Hotel Montenegro. Und was weiter? Er soll sofort hinkommen. Es scheint dort zu Ende zu gehen. Gromeko wartete, bis die Sonate zu Ende war. Dann trat er auf die Konzertierenden zu und während man applaudierte, sagte er zu dem Geiger, einem bekannten Virtuosen, man sei gekommen, ihn abzuholen, ein Krankheitsfall in seiner Familie, aber er werde ihn in einem solchen Augenblick nicht allein lassen, er werde ihn begleiten. Die Buben bettelten, mitfahren zu dürfen und Gromeko erfüllte ihnen den Wunsch. Obwohl das Leben in den Straßen wieder geregelt war, hörte man in den Nächten doch immer noch Schießereien. Da und dort sah man auch Feuerschein am Himmel. Jura Schivago dachte später dutzendmal an diese Nacht zurück. Ich war noch nie so weit und noch nie so lang gefahren wie in dieser Nacht. Alles schien nahe, als könnte man es mit der Hand ergreifen. Der Smolensker Prospekt, der Nowinsker Prospekt, die Sadowaja. Aber Frost und Dunst trennten die einzelnen Stücke des aus dem Gleise gekommenen Raums, als wäre die Welt nicht überall ein und dieselbe. Der zottige, zerfetzte Rauch der Straßenfeuer, die Schritte im Schnee, die quietschenden Schlittenkufen, es war mir, als führen sie Gott weiß wie weit und wären in eine grauenerregende Ferne geraten. Vor dem Hotel hielt ein schmaler Luxusschlitten. Der Kutscher hatte sich auf dem Platz der Herrschaft eingerichtet und seinen umwickelten Kopf in die Fausthandschuhe gesteckt, um ihn zu wärmen. Wir warteten vor der Tür des Zimmers 24. Es war alles ganz anders gekommen, als Gromeko es sich gedacht hatte. Er hatte an einen Todesfall geglaubt, an eine Tragödie, an etwas Sauberes und Würdiges. Aber das hier, es war weiß der Teufel was. Schmutz, Skandal. Absolut nichts für Kinder. Ich betrachtete misstrauisch und entsetzt die heruntergekommene Pracht des Hotels. Ich fühlte mich sonderbar aufgeregt. Ich sah einen schmutzigen Kellner auf mich zukommen. Gehen Sie nur hinein, junge Herren. Treten Sie ruhig ein und fürchten Sie nichts. Es ist wohl die Tante. Ich schüttelte den Kopf. Ich konnte nicht sprechen. Nein, nun macht nichts. Gehen Sie ruhig hinein. Sie wollte sich das Leben nehmen, aber sie ist schon wieder ganz beieinander. Gehen Sie hinein. Wir müssen den Gang freihalten, der ist zu schmal. Wir gehorchten. Das Zimmer war fast dunkel. Man hatte die Petroleumlampe hinter den Bretterverschlag gebracht, wo der Schlafwinkel war, der von dem übrigen Zimmer durch einen Vorhang getrennt war. Fadil Kasimirowitsch, Nina, wo ist Ihre Hand? Geben Sie mir Ihre Hand. Ach, was habe ich erlebt? Wie entsetzlich. Aber zum Glück erwies es sich, dass alles Dummheit war. Nichts als dumme Fantasterei. Denken Sie nur, welch eine Erleichterung. Ich bin am Leben geblieben. Der weinenden Madame Gichard antwortete eine Stimme, die Jura nicht kannte. Beruhigen Sie sich, Amalia Karlovna. Ich flehe Sie an, beruhigen Sie sich doch. Aber da war schon Alexander Gromeko zu Ihnen getreten. Was wollt ihr denn hier? Wir fahren gleich nach Hause. Aber Gromeko schickte Sie nicht hinweg. Ich wäre am liebsten vor Verlegenheit in die Erde gesunken. Ich stand in dem dunklen Zimmer und wusste nicht, wo ich hinschauen sollte. Wir fahren gleich. Sobald Fadjej Kasimirowitsch herauskommt, fahren wir. Aber nicht Fadjej Kasimirowitsch trat aus dem Alkoven hervor, sondern ein anderer. Ein gedrungener, selbstbewusster Mann. Er trug eine Lampe in der Hand. Der Lichtschein traf das Zimmer. Und plötzlich sah ich, dass vor ihm auf einem Stuhl ein Mädchen saß, das ich bis jetzt nicht gesehen hatte. Es lächelte dem Manne zu, reckte sich und zwinkerte mit den Augen. Mischa zupfte Jura am Ärmel, aber Jura stieß ihn weg. Ich sah das Mädchen an, sah, was sich zwischen ihr und dem Mann abspielte und konnte meine Augen nicht von ihnen wenden. Sie hatten kein einziges Wort gesagt, nur Blicke getauscht, aber ihr Verständnis füreinander war erschreckend zauberhaft, als wäre er ein Marionettenspieler und sie die Marionette, die seinen Händen gehorchte. Das müde Lächeln in ihrem Gesicht zwang sie, die Augen halb zu schließen, die Lippen aber halb zu öffnen. Die spöttischen Blicke des Mannes beantwortete sie mit einem listigen Zwinkern, als steckte sie mit ihm unter einer Decke. Sie waren zufrieden, dass alles so gut abgelaufen, ihr Geheimnis nicht enthüllt und die Selbstmörderin am Leben geblieben war. Ich verschlang sie mit meinen Augen. Das Bild des an diesen Mann verlorenen Mädchens war unbeschreiblich geheimnisvoll und hemmungslos aufrichtig. Mein Herz presste sich zusammen. Es war ja dasselbe, worüber wir vor kurzem noch so heftig miteinander gestritten, was wir banal genannt hatten, dieses Erregende und Anziehende, mit dem wir geglaubt hatten, so leichtfertig zu werden. Aber jetzt war es hier vor meinen Augen. Und es war eine Macht, eine wirkliche, materielle, undeutliche und zugleich strahlende, unbarmherzig zerstörende, wehklagende und zu Hilfe rufende Macht. Und was sollte ich jetzt tun? Als sie wieder auf der Straße waren, sagte Mischa zu Jura: Weißt du, wer dieser Kerl ist? Jura war in Gedanken versunken und antwortete nicht. Es ist Kamarowski, der deinen Vater zugrunde gerichtet hat. Du erinnerst dich doch, damals im D-Zug. Ich hab's dir doch erzählt. Aber ich dachte an das Mädchen und die Zukunft, nicht aber an den Vater und die Vergangenheit. Und ich hätte jetzt auf der Stelle viel darum gegeben, wenn ich gewusst hätte, ob ich sie wiedersehen werde. Amalia Gichard war mit ihrer Tochter Larissa ins Hotel Montenegro gezogen, als sich herausstellte, dass sie mitten im Gebiete der Unruhen wohnten und die Demonstrationen und Schießereien kein Ende fanden. Madame Gichard war die Witwe eines belgischen Ingenieurs. Ihr Mann hatte ihr einige Wertpapiere hinterlassen, die schlecht im Kurs standen. Mit Hilfe des Advokaten Kamarowski, der ein Freund ihres Mannes gewesen und jetzt ihr Freund und Anwalt war, hatte sie ein kleines Geschäft eröffnet, das ihre geringen Einkünfte aber nur um weniges vermehrte. Doch Kamarowski sorgte für sie. Er half ihr, er war es, der sie beriet und sie überredete, Larissa in das Gymnasium zu geben. Es war kein Wunder, dass er im Rufe stand, mehr als nur ein Freund Madame Gichards zu sein. Er liebte es, in nicht gerade behutsamer Manier mit ihr zu scherzen, wobei er Larissa Blicke zuwarf, dass sie errötete. Als nun die Aufständischen um die Fastenzeit vor Madame Gichards Haus eine Barrikade errichteten, beschloss man Hals über Kopf, das Haus zu verlassen und ins Hotel Montenegro zu ziehen. Lara verschnürte das Allernotwendigste. Kommen Sie, Mamachen, gehen wir ins Hotel noch vor dunkel werden. Man darf es nicht hinausschieben, Mamachen. Wir müssen gleich gehen. Vielleicht, wo steckst du? Vielleicht, mein Bester, begleite uns ins Montenegro. Jawohl, Gnädigste. Danke dir, vielleicht möge dich Christus behüten. Und nun mit Gott. Sie verließen das Haus. Als Lara ins Freie trat, glaubte sie, die Luft nicht wiederzuerkennen. Wie nach einer langen Krankheit. Der ganze Raum, dieser runde, frostige, wie eine Nuss kernige Raum, schien nach allen Richtungen zu schwanken. Mehrere Männer arbeiteten an der Barrikade, die die Straße versperrte. Sie ließen die Frauen passieren, dann griffen sie wieder nach ihren Eimern und fuhren fort, den Wall mit Wasser zu bespritzen. Er war schon von einem starken Eispanzer überzogen. Lara erzählte viele Jahre danach. Ich erkannte ein paar Jungen zwischen den Männern, unter ihnen Patulja Antipow. Sie spielten das entsetzlichste Erwachsenenspiel, Krieg. Und obendrein noch eine Spielart des Krieges, die den Beteiligten Galgen und Sibirien einbringen konnte. Pascha, dachte ich. Patulja, braver Junge. Und darum kämpfst du auch. Als sie weitergingen, knallten in der Nähe einige Schüsse. Die Frauen schauten neugierig auf, aber ohne Angst. Madame Gichard hielt es für blinde Schüsse. Du bist doch ein Dummkopf, Filat. Denke doch nach. Wie sollten es nicht blinde Schüsse sein, wo man doch gar nicht sieht, wer da schießt? Na, was ist es denn deiner Meinung nach? Wer schießt denn? Der Heilige Geist vielleicht? Sie wurden von einer Patrouille angehalten, Leibesvisitation. Von Kopf bis Fuß wurden sie von den grinsenden Kosaken frech beglotzt, die ihre Mützen so schief auf dem Kopf trugen, dass sie einäugig zu sein schienen. Was für ein Glück, dachte ich. Jetzt wirst du Kamarowski nicht wiedersehen. Ins Montenegro wird er nicht kommen. Ich konnte Mama doch nicht sagen, empfangen Sie ihn nicht mehr, Mama. Es würde doch alles herauskommen. Jetzt brauchte ich ihn wenigstens nicht mehr wiederzusehen. Wohin rennst du wie eine Besessene? Ich komme nicht nach. Eine Macht trug Lara voran, als schritte sie durch die Luft. Eine stolze, begeisternde Macht. Man hörte jetzt Schüsse. Es waren runde, glatte Töne. Die Salven schnalzten und schnurzten. Alle Fernen platt zu einem Faden zusammenhauend. Wie frech diese Schüsse knallten. Selig die Schmachleiden, dachte ich, selig die Hintergangenen. Gott gebe euch Gesundheit, ihr Schüsse. Schüsse, ihr seid auch der Meinung. Nein, Lara konnte ihrer Mutter nicht alles sagen. Sie konnte niemandem alles sagen. Kamarowski war ihr Fluch geworden. Sie hasste ihn. Aber sie kam nicht von ihm los. Sie sah ihn wieder, schon nach wenigen Tagen. Und in der Nacht, als sich ihre Mutter das Leben nehmen wollte, weil sie sich von Kamarowski vernachlässigt fühlte und nicht ahnte, weshalb er sie vernachlässigte, in dieser wirren, wüsten Nacht, als plötzlich der fremde Knabe im Zimmer stand, der sie anstarrte, bis sie seinen Blick nicht mehr aushielt. Auch in dieser Nacht war sie Kamarowski nicht entkommen. Sie war gefallen, wie man zu sagen pflegt. Sie war jetzt 16 und er war ihr Fluch geworden. Wie hat es geschehen können? Oh Gott, sie weinte. Sie weinte oft. Aber sie weinte nicht immer, so einfach war es nicht. Es gab viele Tage, wo es ihr gefiel, dass dieser schöne, ergrauende Mann, der ihr Vater hätte sein können, bei dessen Erscheinen in Versammlungen Beifall geklatscht wurde und von dem die Zeitungen berichteten, dass dieser Mann sie seine Göttin nannte. Und dabei war sie noch Schülerin im Gymnasium, im braunen Schulkleid, insgeheim an den harmlosesten Klassenverschwörungen beteiligt. Es reizte sie, dass Kamarowski ein Schulmädchen im geschlossenen Wagen abholte, ins Theater führte, sich vor aller Augen um sie bemühte. Aber diese schalkhafte Keckheit war bald verrauscht. Das Gefühl, gebrochen zu sein, hatte in ihr Wurzel gefasst. Sie hasste ihn. Er war ihr Fluch. Tag für Tag gingen ihr diese Gedanken durch den Kopf. Wodurch erzwang er ihren Gehorsam? Sie fügte sich ihm. Sie tat ihm alles zu gefallen, was er nur wollte. Und sie beseligte ihn durch das Schauspiel ihrer nicht beschönigten Schmach. Wie hatte er sie gefesselt? Nicht sie war ihm unterworfen, sondern er, ihr. Nicht sie brauchte sich zu schämen, sondern er. Und furchtbar musste es ihm sein, wenn sie ihn entlarvte. Aber das war es ja gerade, was sie nicht tun würde. Dazu fehlte sie an Gemeinheit und der eigentlichen Kraft Kamarowskis im Umgang mit seinen Opfern. Aber wodurch die Lähmung? Wodurch die Betäubung? Etwa durch Blitz und Donner? Nein. Durch einen schiefen Blick betäubte er sie. Durch einen geflüsterten Verweis. Durch eine Bitte. Und über die Starke und Schöne triumphierte der Gemeine und Schwache. Im Frühjahr 1906, ein halbes Jahr vor ihrer Versetzung in die letzte Klasse des Gymnasiums, konnte Lara die Beziehungen zu Kamarowski nicht mehr ertragen. Er wusste, meine Niedergeschlagenheit sehr geschickt auszunutzen. Er erinnerte mich auf eine feine und kaum merkliche Art an meine Schande. Ich wurde immer mehr zur Beute eines entsetzlichen Rausches, der mich wie ein Albtraum bedrückte und aus dem ich jedes Mal mit Entsetzen erwachte. Entsetzt sah sie, dass sich alles verkehrte. Der verzweifelte Schmerz äußerte sich als ein kleines, silbernes Lachen. Kampf und Weigerung bedeuteten auf einmal so viel wie Einverständnis, und Lara bedeckte die Hand ihres Peinigers mit küssender Dankbarkeit. Es schien keinen Ausweg zu geben. Aber im Frühling, in einer der letzten Schulstunden vor den Ferien, fasste Lara Gichard unvermittelt einen Entschluss, der ihr Leben für lange Zeit ändern sollte. Es war ein heißer Morgen, ein Gewitter war im Anzug. Die Klasse arbeitete bei offenem Fenster. Der Geschichtslehrer hat über Napoleons Zug nach Ägypten gesprochen. Als er bis zur Ausschiffung in Fréjus gekommen war, verfinsterte sich der Himmel, ein Blitz zuckte auf und in den Klassenraum wehten frische Luft und eine große Sandwolke herein. Lara riss ein Blatt aus ihrem Heft. Sie schrieb ein paar Zeilen an Nadja, ihre Nachbarin. Nadja, ich muss unbedingt mein Leben so einrichten, dass ich von Mama getrennt lebe. Verhilf mir bitte zu ein paar gut bezahlten Privatstunden. Ihr habt unter den reichen Leuten so viele Bekannte. Nadja schob ihr den Zettel zurück, nachdem sie mit sehr kleinen Buchstaben darauf geschrieben hatte. Für meine Schwester wird eine Erzieherin gesucht. Übernimm doch die Stelle bei uns. Das wäre wunderbar. Du weißt, wie sehr Papa und Mama dich lieben. Anna Ivanovna Gromeko hatte den ganzen November des Jahres 1911 wegen einer Lungenentzündung im Bett liegen müssen. Jura, Mischa und Tonja sollten im kommenden Frühjahr ihr Studium beenden. Jura machte sein Staatsexamen als Mediziner, Tonja als Juristin, Mischa als Philologe. In Juras Geist herrschte ein großes Durcheinander. Seine Ansichten, seine Gewohnheiten zeichneten sich durch ihre Originalität und Ursprünglichkeit aus. Er war außergewöhnlich beeindruckbar und die Neuartigkeit seiner Empfindungen und Eindrücke entzog sich jeder Beschreibung. Aber wie groß Juras Neigung für die Kunst und für die Literatur auch sein mochte, er war keinen Augenblick unsicher, welchen Beruf er zu ergreifen habe. Er war der Meinung, die Kunst eigne sich nicht für einen Beruf, wie es ja auch keine professionelle Heiterkeit und keine professionelle Melancholie gibt. So war Jura Mediziner geworden. Mit besonderer Leidenschaft hatte er in der Anatomie gearbeitet. Man musste über eine steile Leiter in den Keller in der Universität steigen. Da schimmerten die Leichen jugendlicher Selbstmörder und ertrunkener Frauen, deren Personalien nicht feststellbar waren, im Halbdunkel wie mit Phosphor bestrichen. Infolge der Alauninjektionen sahen ihre Körper verjüngt aus und hatten eine trügerische Fülle angenommen. Aber die Schönheit des Menschen blieb sich immer treu, trotz aller noch so weit getriebenen Teilung. Das Staunen, das mich beim Anblick des Körpers irgendeiner Nixe ergriff, die auf den Zinktisch hingeworfen war, wurde nicht geringer, wenn ihre Hand seziert und ihre Handwurzel bloßgelegt war. Es roch nach Formalin und Carbol, aber ich spürte die Gegenwart eines Mysteriums in unbekannten Schicksal aller dieser ausgestreckten Leiber. Die Stimme dieser Geheimnisse übertönte alles andere. Jura war ein guter Denker und er schrieb ausgezeichnet. Schon als Gymnasiast hatte er daran gedacht, ein Buch zu schreiben, in dem sich die Bilder und Gedanken, die den stärksten Eindruck auf ihn gemacht hatten, mit der elementaren Gewalt geballter Explosionen ablösen sollten. Aber für ein solches Buch war er noch zu jung und er schrieb stattdessen Gedichte. So wie ein Kunstmaler sein Leben lang Skizzen als Vorstudien zu einem geplanten und vielleicht nie ausgeführten Gemälde zeichnet. Ich sah meinen Gedichten die Sünde ihrer Entstehung nach, denn sie waren kraftvoll und originell. Und Kraft und Originalität hielt ich für das eigentliche Kriterium der Kunst. An einem Abend, kurz vor Weihnachten 1911, war Jura spät aus der Universität heimgekehrt. Er war sehr müde und hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Im Hause herrschte große Aufregung. Frau Gromeko hatte Krämpfe bekommen, einige Ärzte waren da gewesen und hatten geraten, einen Priester zu holen. Aber später ließ man den Gedanken fallen. Jetzt ging es ihr besser. Sie hatte gebeten, dass Jura sogleich zu ihr komme, wenn er im Hause sei. Die Kranke sah eingefallen aus, als er ihr Zimmer betrat. Ihm schoss durch den Kopf. Sollte es eine Fehldiagnose sein? Dies scheint die Krisis zu sein. Er schickte die Pflegerin fort, nahm Anna Ivanovnas Hand, um den Puls zu fühlen, und suchte mit der anderen Hand in seinem Kittel nach dem Stethoskop. Aber Anna Ivanovna gab ihm mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass es überflüssig sei. Man wollte, dass ich beichte. Das ist der Tod, ich weiß es. Jeden Augenblick kann es sein. Wenn du zum Arzt gehst, um dir einen Zahn ziehen zu lassen, so hast du Angst. Es tut weh. Du bereitest dich darauf vor, aber hier geht es nicht um einen Zahn. Man will mich ganz, ganz wie ich bin. Mein ganzes Leben, ein Knacks. Und weg ist es, wie mit der Zange. Aber was ist das eigentlich? Keiner weiß es. Und mir ist zu weh. Und unheimlich zumute. Es wird Ihnen morgen besser gehen. Dafür gibt es Anzeichen. Ich gebe meinen Kopf dafür her. Schlafen Sie, Anna Ivanovna. Schlafen Sie. Es ging Anna Ivanovna Gromeko am nächsten Tage wirklich etwas besser. In diesen Tagen bekamen Jura und Tonja ihre ersten Gesellschaftskleider. So wie sie waren, in ihren neuen Kleidern, begaben sie sich zu ihrer Mutter. Anna Ivanovna stützte sich ein wenig auf und sah sie von allen Seiten an. Sehr gut. Wirklich entzückend. Ich wusste gar nicht, dass alles schon fertig ist. Tonja? Nein, es ist nicht. Mir schien, dass in der Taille ein paar Falten sind, aber es ist nichts, nichts. Übrigens sagt mir das Mädchen, ihr hättet euch noch nicht entschieden, ob ihr übermorgen zur Weihnachtsfeier fahren sollt oder nicht. Ist das meinetwegen? Das ist doch Dummheit. Oh, Jura, was bist du denn für ein Arzt? Also, ihr fahrt. Keine Widerrede. Anna Iwanowna musste husten. Der Anfall dauerte lange und wollte nicht aufhören. Sie geriet in Atemnot. Jura und Tonja stützten sie. Aber plötzlich ergriff Anna Iwanowna ihrer beider Hände und hielt sie fest in der rechten. Und als sie wieder atmen und sprechen konnte, sagte sie: Wenn ich sterbe, so trennt euch nicht. Ihr seid füreinander geschaffen. Da hab ich euch einander versprochen. Das sagte sie und sie lächelte dabei verschmitzt. Am nächsten Abend fuhren Tonja und Jura in einem Mietsschlitten zur Weihnachtsfeier bei den Zwentitzkis. Sie waren am Ende ihrer Kindheit, das wussten sie. Aber sie wussten auch, dass sie einander kannten bis ins Kleinste. Und so saßen sie nebeneinander und hingen ihren Gedanken nach. Ich dachte daran, dass ich der Universitätszeitung einen Aufsatz über Alexander Block versprochen hatte. Alle träumten von Alexander Block, aber ich und Tonja mehr als die anderen. Aber meine Gedanken flogen weiter. Seit gestern Abend sah ich Tonja mit neuen Augen. Tonja, die bisher eine so selbstverständliche Tatsache gewesen war, erschien mir plötzlich wie das Unerreichbarste und doch Erreichteste von der Welt. Sie schien mir mit einem Male schmächtig und schwach, obwohl sie ein völlig gesundes Mädchen war. Und plötzlich fühlte ich mich von jenem warmen Mitgefühl und schüchternen Staunen ergriffen, die am Anfang aller Liebe stehen. Bei den Zwentitzkis wurde Weihnachten folgendermaßen gefeiert. Um 10 Uhr, wenn die Kinder im Bett waren, wurde der Baum für die Erwachsenen und für all die vielen Gäste, die dann kamen, noch einmal angezündet. Und man tanzte bis in die Morgenstunden. Wer wollte, spielte Karten, die anderen tanzten im Kreise. Sie wurden umeinander gedreht und dann zu einer langen Kette auseinandergezogen. Der Vortänzer brüllte aus Leibeskräften und alles geschah nach seinen Worten. Und alles klatschte Beifall. Nach dem Walzer stürzten sich die jungen Menschen, die sich heiß getanzt hatten, in den Salon, wo es Eis gab und Tee. Aber kaum hatte man die Gläser aufs Tablett gesetzt, so erneuerte sich das Geschrei und das Lachen verzehnfachte sich, als habe man etwas sehr Animierendes genossen. Ihre Arbeit als Hauslehrerin während der vergangenen Jahre hatte Lara nicht daran gehindert, das Gymnasium zu beenden und danach zu studieren. Niemand kümmerte sich um sie. Auch Kamarowski hatte sie nicht mehr gesehen. Nur Paduja Antipow besuchte sie noch immer. Er war ein wenig jünger als sie und liebte sie grenzenlos. Pascha war Philologe geworden und sie wünschte sich sehr, ihn zu heiraten, mit ihm zusammen Moskau zu verlassen und als Lehrer und Lehrerin mit ihm zusammen an irgendeiner Schule in der Provinz angestellt zu werden. Aber sie brauchten Geld, um ihre Studien abschließen zu können. Nach langem Zögern entschloss sie sich, Kamarowski darum zu bitten. Sie glaubte, dass er ihr nach allem, was geschehen war, und nach den Jahren, in denen sie sich ihre Freiheit zurückerobert hatte, beistehen würde. Aber sie stahl sich heimlich Paschas Revolver. Sie würde auf Kamarowski schießen, auf ihn und sich und ihr eigenes Schicksal, wenn er Erklärungen verlangte oder sie behelligte. Am Weihnachtsabend machte sie sich auf den Weg, aber Kamarowski war nicht zu Hause. Seine Haushälterin sagte ihr, er sei auf einer Weihnachtsfeier. Lara ließ sich die Adresse geben und ging. Jetzt, da sie zum zweiten Mal auf der Straße war, merkte sie erst, wie kalt es war. Das Atmen schmerzte sie. Sie eilte durch die menschenleeren Straßen und ihr Herz klopfte hart. Wolken von Dampf drangen aus den Türen der Schenken und Teestuben. Aus dem Nebel tauchten Gesichter auf, rot wie Würste, und strichen an ihr vorbei. Die bärtigen Mäuler der Hunde und Pferde waren mit Eiszapfen behangen. In der Kammerstraße blieb sie stehen. Ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Jetzt gehe ich hinauf und sage ihm alles. Ich kann ihn nicht länger belügen. Was hast du? Was ist geschehen? Entschuldige mich. Pascha stand mitten im Zimmer, in Hemd und Hose. Er war dabei, einen Kragen umzubinden, und er bekam den Kragenknopf nicht in das gestärkte Hemd. Pascha, setz dich zu mir, so wie du bist. Mach dich nicht erst zurecht, ich hab's eilig. Ich muss gleich wieder gehen. Rühr den Muff nicht an! Halt! Wende dich ab einen Augenblick. Lara nahm den Revolver aus dem Muff und steckte ihn in die Jackentasche. Jetzt darfst du wieder herschauen, Pascha. Zünde die Kerze an und dreh das Licht ab. Hör zu, Patulia. Ich habe Schwierigkeiten. Du musst mir heraushelfen. Erschrick nicht und frage nichts. Ich bin nicht wie die anderen. Ich bin nicht einmal ich selbst. Wenn du mich liebst und mich retten willst, so dürfen wir nicht länger zögern. Du musst mich so bald wie möglich heiraten. Nur ist dabei eines... Aber Lara, ich wünsche mir nichts anderes. Sage mir wann. Mir ist jeder Tag recht. Sage mir, was dir passiert ist. Aber wenn du willst, heirate ich dich morgen. Auf jeden Fall. Morgen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sie sagte ihm nicht alles, wie sie es sich vorgenommen hatte. Sie sagte ihm nichts. Pascha sah sie an, aber er war viel zu glücklich, um sich zu wundern. Und er ging mit ihr, als sie ihn bat, sie zur Weihnachtsfeier bei den Swientizkis zu begleiten. Sie war nicht für den Ball angezogen, aber niemand kannte sie hier. Willenlos, wie im Traume, ließ sie sich von Fremden im Tanze drehen. Sie trieb wie in einem Strom und tauchte hier und da im Saale auf. Dann sah sie Kamarowski. Er blickte herüber, aber er sah sie nicht an. Entweder sah er sie tatsächlich nicht oder er stellte sich so, als hätte er sie nicht bemerkt. Sie atmete nicht, so sehr empfand sie die Kränkung. Da ging ein junges Mädchen an ihm vorbei. Kamarowski sah sie an, mit einem Blick, den Lara so gut an ihm kannte. Das Mädchen fühlte sich geschmeichelt und lächelte Kamarowski zu. Das Blut stieg ihr in die Wangen und sie strahlte. Da schüttelte Lara die Scham. Sie sah sich selber wie in einem Spiegel, sich selber und ihre eigene Geschichte. Und sie hielt sich die Schläfen vor Schmerz. Es war eins oder zwei nach Mitternacht. Jura stand zerstreut im Saal und sah Tonja zu, die mit einem Unbekannten tanzte. Als sie an Jura vorbeikam, schleuderte sie mit einer Bewegung des Fußes die Schleppe ihres Kleides zur Seite. Und als sie wieder bei ihm vorbeikam, nah bei ihm vorbei, drückte sie ihm heimlich die Hand und lächelte ihn an. Und als sie weiter tanzte, blieb ein kleines Taschentuch von ihr in Juras Hand zurück. Ich presste es an die Lippen und schloss die Augen. Das Tuch roch nach Mandarinenschalen und Tonjas heißen Handflächen. Und das eine war so zauberhaft wie das andere. Es war ein so kindlicher Duft. Ich kannte ihn seit vielen Jahren. Er war wie etwas ganz nahe Verwandtes. Er war wie ein Wort, das im Dunkeln geflüstert wird. Plötzlich krachte ein Schuss durch das Haus. Alle Köpfe wandten sich dem Vorhang zu, der den Salon vom Saale trennte. Einige Augenblicke herrschte Totenstille. Dann begann der Tumult. Alles drängte und schrie. Man stürzte dorthin, wo der Schuss gefallen war. Und von dort kamen andere, die drohten, weinten und schrien und einander ins Wort fielen. Und mitten in der Menge sah Jura Kamarowski. Er hatte die Arme hochgeworfen und schrie verzweifelt. Was hat sie angerichtet? Was hat sie bloß angerichtet? Er eilte auf die Ecke des Salons zu, wo ein junger Mann stand, bleich und sich die blutende Hand hielt. Eine ältere Dame war vor ihm zu Boden gesunken. Borja! Borja, lebst du noch? Lebst du noch? Aber beruhige dich doch, Mutter. Es ist doch gar nichts. Ein Kratzer, nichts. Und sie hat ja auch nicht mich gemeint. Ich stand nur hinter ihm, als sie schoss. Kamarowski, der neben ihnen gestanden hatte, wendete sich verlegen ab und ging schnell in den Saal zurück. Jura hörte ihn rufen. Larissa, da sind Sie ja. Was haben Sie angestellt, Sie törichtes Kind? Was sind das für Melodramen? Und wozu das Ganze? Da sah Jura sie. Und als ich sie sah, verlor ich fast die Besinnung. Sie ist es also. Sie, sie, sie. Und wieder ist es ein Augenblick wie damals. So schwarz wie damals. So viel Leuchten wie damals. Und wieder ist er es, den sie gemeint hat. Aber Jura kannte ihn jetzt. Er kannte Kamarowski. Er ging an ihm vorbei, ohne ihn anzusehen, und ging auf Lara zu. Lara taumelte. Ihre Augen waren geschlossen und man führte sie quer durch den Saal. Jura wollte ihr helfen, aber er erreichte sie nicht. Ich hatte nicht den Mut, sie zu erreichen. Er trat auf den jungen Mann mit der blutenden Hand zu. Ich bin Arzt. Zeigen Sie mir die Hand. Sie haben Glück gehabt. Das ist eine Lappalie. Nicht einmal ein Verband wird nötig sein. Immerhin könnten ein paar Tropfen Jod nicht schaden. Da ist Felizata. Wir wollen Sie darum bitten. Frau Sventizki und Tonja kamen in äußerster Erregung auf Jura zu. Sie sagten, er möge alles stehen und liegen lassen. Man habe nach ihnen geschickt. Tonjas Mutter gehe es nicht gut. Er nahm Tonjas Arm und sie liefen hinaus. Draußen war es Nacht. Kein Stern. Wir hielten uns an den Händen und liefen durch die Straßen Moskaus nach Hause. Aber gab es das noch, ein Zuhause? Ich wusste, dass Tonjas Mutter nicht mehr leben würde, wenn wir nach Hause kämen. Wir liefen wie durch einen Wald. Aber es war mir, als hätten wir uns verirrt in dem Walde. Und wir waren allein. Lara war lange Zeit krank. Und solange sie krank war, ließ man Pascha nicht zu ihr. Als er sie dann zum ersten Male besuchen durfte, erklärte sie ihm: Verlasse mich. Ich liebe dich nicht mehr. Pascha nahm sie in seine Arme. Ich bin schlecht. Ich bin verloren. Du kennst mich nicht. Irgendwann werde ich dir erzählen, aber vergiss mich. Gib mich auf, ich bin dich nicht wert. Sie wurden am Heiliggeisttage, das ist der zweite Tag der Dreifaltigkeit, getraut. Nachdem unzweifelhaft feststand, dass sie beide ihr Examen bestanden hatten und ihnen eine Anstellung an einer Schule in Juratino im Ural zugesagt worden war. In Moskau war es entsetzlich heiß, als Lara unter den goldenen Kranz gebracht wurde, wie die alten Weiber sagten, während sie Lara ankleideten. Eine Freundin warf ihr eine Handvoll Silbermünzen vor die Füße, als sie vor den Altar trat, als Omen künftigen Reichtums. Jemand hatte ihr heimlich geraten, sie solle die Kerze hochhalten, dann würde sie im Hause die Herrschaft haben. Aber wie sehr sie sich auch bemühte, sie so niedrig wie möglich zu halten, immer kam es so, dass ihr Licht höher war als die Kerze, die Pascha hielt. Als die Hochzeitsgäste am Abend gegangen waren, wurde Pascha in der plötzlichen Stille unheimlich zumute. Im Hofe gegenüber dem Fenster brannte eine Laterne, und er merkte zu seinem Schrecken, dass er mit dieser Laterne mehr beschäftigt war als mit seiner Liebe. In dieser Nacht, die wie eine Ewigkeit währte, lernten der ehemalige Student Antipow und das rosenschöne Mädchen, wie ihre Studiengefährten sie im Scherze oft genannt hatten, den Gipfel der Seligkeit, aber auch die Abgründe der Verzweiflung kennen. Seine Fragen wechselten mit Laras Geständnissen, und nach jeder ihrer Antworten sank ihm das Herz tiefer. Sie redeten miteinander bis in den Morgen. In Paschas Leben hatte es keine Nacht gegeben wie diese. Und am Morgen stand er auf als ein anderer Mensch. Fast erstaunt, dass er so hieß wie ehedem. Der Krieg brach aus. Russische Heere drangen in Ostpreußen und Galizien ein, um von deutschen und österreichischen Armeen in schweren Schlachten zurückgeworfen zu werden, nach Polen, schließlich tief in die Ukraine hinein. Dr. Jura Chivago stand als Militärarzt an der Front. Er erlebte die verzweifelten Offensiven von 1916, die im Blut erstickten. Im Herbst wurde er verwundet. Anfang 1917 schrieb er aus einem ukrainischen Lazarett seinen ersten Brief an seine Frau in Moskau. Tonja, dass ich verwundet bin, wird man dir mitgeteilt haben. Nun, es geht mir gut und bald werde ich völlig gesund sein. Glaub es mir, völlig gesund. Und ich werde heimkehren. Aber was habe ich verschlafen hier im Lazarett? Unter dem Zaren wurde ich verwundet. Ich erwachte in einer bürgerlichen Republik. Im Herbst habe ich den Kaiser noch gesehen. In Begleitung des Großfürsten Nikolai Nikolaiwitsch schritt er unsere Front ab. Jedes seiner leisen Begrüßungsworte wurde mit Hurrageschrei beantwortet. Es klang, als klatschte Wasser gegen die Wände eines schwankenden Eimers. Der Kaiser lächelte verlegen. Er sah viel älter und müder aus als auf den Staatsbildern und Rubelstücken. Immer wieder sah er sich schüchtern nach dem Großfürsten um, als wüsste er nicht, was man von ihm erwartete. Der Großfürst neigte sich zu ihm und versuchte, ihm einzuhelfen. Aber der Zar wurde nur noch schüchterner davon. Das Herz zog sich einem zusammen, dass so viel Verlegenheit der wesentliche Charakterzug eines Tyrannen sein sollte und dass dieser schwache Mann richten oder begnadigen, binden oder lösen konnte. Er hätte sagen müssen, ich, das Schwert, mein Volk, wie Wilhelm II. Das tat. Es hätte unbedingt vom Volk geredet werden müssen. Aber er war von einer sehr russischen Natürlichkeit und stand in tragischer Weise über diesen Gemeinplätzen. In Russland ist dieser theatralische Ton ganz undenkbar. Und es ist doch Theater, nicht wahr? Jetzt ist der Zar ein Gefangener. Und wir haben eine Republik. Aber haben wir jetzt ein Volk? Ich kann wohl verstehen, was unter Cäsar das Volk bedeutete. Heute ist es ein leeres Wort, eine Konstruktion, die Kaisern und Ministern dient, ihre öffentlichen Reden auszuschmücken. Aber das Volk? Das Volk? Der Krieg geht weiter und Verfall und Anarchie in der Armee schreiten fort. Man trifft neue Maßnahmen, um den Kampfgeist der Soldaten zu heben. Die neue Regierung hat uns einen Kommissar geschickt. Einen langen, schmächtigen Jüngling, der vor Begeisterung brennt. Russischer Begeisterung. Die Fahnenflüchtigen der Armee haben sich in den Wäldern festgesetzt, in ganzen Kompanien und warten. Worauf? Der Kommissar lehnt es ab, sie mit Kosaken aus den Wäldern heraustreiben zu lassen. Er will vor sie hintreten. Er will mit ihnen reden. Er will sie begeistern. Aber der Krieg ist verloren. Sie wissen es. Nur der Kommissar weiß es nicht. Noch vor kurzem galten die Pflichten gegenüber dem Vaterlande und der kriegerische Mut als heilig. Mit einem Schlage hat sich alles verwandelt. Man weiß nicht mehr, was man denken soll. Es ist, als wäre man sein ganzes Leben lang ein kleines Kind gewesen und plötzlich lässt man unsere Hand los und sagt, lernt allein gehen. Ich danke dir und Mischa für die Nachricht, dass meine Gedichte als Buch erschienen sind. Sie werden günstig beurteilt und man prophezeit mir eine große Zukunft. Ach, Tonja, Zukunft. Ich denke nur an dich und das Kind und mir ist, als sei unser ganzes früheres Leben von Poesie, Zärtlichkeit und Reinheit erfüllt gewesen. Ich zittere um dieses Leben und wünsche, es bliebe heil und unberührt, wie es gewesen ist. Was soll uns die Zukunft? Ich will zurückkehren, nichts anderes. Endlich, anstelle eines Postskriptums, schrieb Jura, hier ist eine Krankenschwester aus Juratino. Sie heißt Lara Antipova. Ich hätte es dir schon längst erzählen sollen. Erinnerst du dich noch an die furchtbare Weihnachtsnacht, als deine Mutter starb? Wir waren bei Sventizki und ein Mädchen schoss auf den Staatsanwalt. Ich meine mich zu erinnern, dass ich dir damals sagte, ich hätte sie schon einmal gesehen, zusammen mit deinem Vater in einem schäbigen Gasthof. Sie ist es. Was für ein Zufall, dass ich sie wieder traf. Er irrte sich nicht. Es war Lara. Eines Mittags war sie in sein Zimmer getreten. Er hatte im Bett gelegen und in Tonjas letzten Briefen gelesen. Die Kranken vertrieben sich jeder auf seine Weise die Zeit. Der Wind strich durch das Zimmer und raschelte in den Briefblättern und Zeitungsseiten. Da hörte er leichte Schritte. Er hob die Augen. Es war Lara, die den Krankensaal betreten hatte. Sie erkannte ihn nicht. Sie sagte, guten Tag. Warum ist das Fenster geöffnet? Zieht es nicht? Was fehlt Ihnen? Sie ergriff seine Hand, um seinen Puls zu fühlen. Jura starrte sie an. Er wollte ihr erzählen, dass er sie kenne, dass er sie schon zweimal in seinem Leben gesehen habe, als Gymnasiast und als Student. Aber er spürte plötzlich, dass er ihr näher sein werde, wenn er das Geheimnis bewahrte. So sagte er nur: Ich danke Ihnen. Ich bin selber Arzt und behandle mich selbst. Ich brauche nichts. Lara schaute plötzlich erschrocken aus. Man sah ihr an, dass sie glaubte, sie habe ihn gekränkt. Sie blickte errötend auf den Unbekannten mit der Stupsnase, an dem nichts bemerkenswert war. Juras Brief an seine Frau schloss: Ich werde alles unternehmen, dass ich nach Hause kommen kann, aber es wird schwierig werden. Züge verkehren entweder nicht mehr oder sie sind so überfüllt, dass es unmöglich ist, einen Platz zu bekommen. Aber ich werde tun, was ich kann. Ich werde versuchen, vorher zu telegrafieren, aber es kann gut sein, dass ich auch plötzlich vor dir stehe, ohne dass du es erwartet hast. Er erhielt Tonjas Antwort auf diesen Brief noch vor seiner Abreise. In diesem Briefe, in dem die Seufzer die Harmonie der Sätze zerstört und Tränenspuren die Interpunktion ersetzt hatten, suchte Tonja ihren Mann davon zu überzeugen, dass er nicht nach Moskau zurückkehren, sondern bei dieser sonderbaren Frau bleiben solle, deren Leben sich doch mit dem Seinen immer wieder auf so wunderbare Weise verknüpfe. Er solle mit ihr in den Ural gehen. Sie schrieb: Um Saschenka und seine Zukunft brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Du wirst dich seiner nicht schämen müssen. Ich verspreche dir, ihn genauso zu erziehen, wie du in unserem Hause erzogen wurdest. Jura war wie erschlagen, als er den Brief zu Ende gelesen hatte. Lange Stunden lag er da und regte sich nicht. Dann antwortete er ihr noch in derselben Nacht: Du bist von Sinnen, Tonja. Welche Verdächtigungen. Weißt du denn nicht, dass der Gedanke an dich mich vor dem Tode gerettet hat, vor dem Untergang in diesem Kriege? Glaubst du, ich hätte ihn ohne dich überstanden? Aber wozu die Worte? Wir werden uns wiedersehen und unser altes Leben wird von Neuem beginnen. Ich bin ganz ruhig. Dass du mir diesen Brief hast schreiben können, erschreckt mich aus einem ganz anderen Grunde. Wenn ich eine derartige Antwort verdient habe, so muss mein Verhalten zweideutig sein und ich muss mich bei Lara entschuldigen. Tonja, Saschenka, wie sehr sehne ich mich nach euch. Wie gerne möchte ich wieder zu Hause sein und mich an meine Arbeit machen. Es war spät in der Nacht, als er den Brief verschloss. Vor dem Fenster rauschte der Wind. Jura schlief ein, erwachte und schlief wieder ein. Und plötzlich war er wieder hellwach und ihm fiel ein: Sie wohnt unter demselben Dache. Und du weißt nicht einmal, in welchem Zimmer sie schläft. Jura genas. Eine Zeit lang arbeitete er noch als Arzt im Lazarett an Laras Seite und sie wurden Freunde. Sie entdeckten, wie viele gemeinsame Bekannte sie in Moskau gehabt hatten, wie viele gemeinsame Gedanken sie bewegten. Und die gemeinsamen Erlebnisse, die sie einander verschwiegen, drängten sie einen zum anderen. Das Lazarett war in einem gräflichen Gutshause untergebracht. Eines Abends kam Jura von einem Spaziergang ins Haus zurück. Er fragte nach Lara. Sie war schon in ihrem Zimmer. Jura erfuhr es von der alten Haushälterin. Aber gehen Sie ruhig hinauf. Sie schläft bestimmt noch nicht. Welches ist Ihr Zimmer? Im oberen Stockwerk, rechts, am Ende des Korridors. Auf der Treppe machte der Doktor Halt. Er trat ans Fenster. Er war zerstreut und trommelte gegen die Scheiben. Es war die Zerstreutheit, die aus der Unentschlossenheit kommt. Der Doktor öffnete das Fenster und beugte sich hinaus. Die Nacht war erfüllt von Geräuschen. Alle Blumen der Welt erfüllten sie mit ihrem Duft. Es war, als wäre die Erde nach der dumpfen Besinnungslosigkeit des Tages jetzt erst erwacht. Hinter den Bäumen stieg der Mond auf. Unförmig groß, glühend rot gegen die Schwärze der Nacht. Alles befand sich im Zustande der Gärung. Eine sonderbare Seligkeit wehte über die Stadt und die Felder hin, durch die Leiber der Bäume und der Menschen. Ihn fröstelte, als der Hauch ihn berührte. Er wendete sich um, ging langsam die Treppe hinunter und zurück in sein Zimmer. Am nächsten Abend hatte er eine Unterredung mit Lara. Er traf sie in der Anrichte. Vor Larissa lag ein Haufen gemangelter Wäsche. Sie bügelte. Warum haben Sie gestern nicht geklopft? Die Mamsell hat es mir erzählt. Übrigens haben Sie recht gehabt. Ich schlief schon. Bügeln Sie die Wäsche für das ganze Lazarett? Meine eigene ist auch dabei. Sie sehen, ich treffe meine Vorbereitungen. Ich bin schon beim Packen. Ich fahre in den Ural zurück und Sie fahren nach Moskau. Wenn man Sie später einmal fragen wird, haben Sie die Antipova gekannt, so werden Sie antworten, die Antipova, wer war das? Wer ist Ihr Mann, Larissa Antipova? Das lässt sich mit zwei Worten nicht sagen. Ich habe übrigens den neuen Kommissar gesehen. Kennen Sie ihn? Ja, man will mit den Deserteuren aufräumen. Der Distriktkommandant will sie einkreisen und entwaffnen, aber der Kommissar will es mit Rührseligkeit versuchen. Das Volk ist ein Kind, sagt er, und das alles sei nur eine Kleinigkeit. So einem ist nicht beizukommen. Hören Sie zu, Larissa. Stellen Sie einmal das Bügeleisen weg. Es wird zu einem unvorstellbaren Wirrwarr kommen. Es steht nicht in unserer Macht, das abzuwenden. Wie sehr wünschte ich, Sie reisten ab, ehe es losgeht. Nichts wird geschehen. Sie übertreiben. Und außerdem gehe ich ja auch. Übrigens haben Sie mir noch nicht gesagt, weshalb Sie gestern Abend nicht zu mir gekommen sind. Weshalb ich nicht kam? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Dabei wäre ich in der Stimmung gewesen, Ihnen den ganzen Himmel zu erklären. Ich hätte Sie gern gesehen, aber ich weiß nicht, weshalb ich umkehrte. Ich wollte Ihnen von meiner Frau und meinem Sohn erzählen. Übrigens kehrte ich vielleicht um, weil ein erwachsener Mann mit einer erwachsenen Frau kein Gespräch haben kann, ohne dass man sofort glaubt, es steckt etwas dahinter, der Teufel soll zu. Bügeln Sie nur. Bügeln Sie Ihre Wäsche und hören Sie nicht zu, was ich rede. Ich wundere mich nur, in was für einer Zeit wir leben, Sie und ich. Nur einmal in der Ewigkeit kann sich etwas so Unerhörtes ereignen. Russland hat sein Dach verloren, nachts im Sturme, und wir stehen mit dem ganzen Volk unter dem offenen Himmel im Freien. Niemand überwacht uns mehr. Freiheit. Die echte Freiheit ist vom Himmel gefallen. Eine Freiheit, die uns die Geschichte aus Versehen, aus einem Missverständnis gegeben hat und die tausendmal mehr ist als das Gerede von der Freiheit. Haben Sie es bemerkt, wie gigantisch sich alle in ihrer Verwirrung fühlen? Es ist, als würden sie von ihrer neuen Freiheit geradezu erdrückt. Sie schweigen. Bügeln Sie weiter, sage ich. Ich wechsle Ihnen das Eisen aus. Gestern Abend, ehe ich zu Ihnen kommen wollte, habe ich auf dem Markt eine Volksversammlung gesehen. Ein tolles Schauspiel. Mütterchen Russland ist in Bewegung geraten. Der Kommissar hat geredet, erfüllt von russischer Begeisterung, und Mütterchen Russland hat zugehört. Misstrauisch noch? Es hat nichts gesagt. Misstrauisch noch. Was wird Russland tun? Die Revolution hat sich gegen unseren Willen durchgerungen, wie ein Atemzug, der zu lange zurückgehalten worden ist. Jedermann lebt auf und fühlt sich wie neu geboren. Überall Verwandlungen und Umwälzungen. Man könnte sagen, dass jeder zwei Revolutionen mitgemacht hat. Eine, die er mit den anderen teilen muss, und eine persönliche. Weiß Gott, was daraus wird. Aber ist es denn schon die Revolution? Der Sozialismus kommt mir vor wie ein Meer, in das sich 100.000 persönliche Umstürze ergießen. Wie ein Ozean des Lebens, der Freiheit und der genialen Inspirationen. Die Menschen haben beschlossen, ihr Leben nicht mehr aus Büchern zu erfahren, sondern aus sich selber. Nicht aus der Abstraktion, sondern aus der Wirklichkeit. Wie gerne möchte man ein Teil der allgemeinen Begeisterung sein. Aber mitten in der begeisterten Aufregung begegne ich Ihrem rätselhaften, traurigen Blick, Larissa, der irgendwo im Märchenland hinter den sieben Bergen und den sieben Tälern herumirrt. Was würde ich darum geben, wenn die Zufriedenheit mit Ihrem Schicksal auf Ihrem Gesicht geschrieben stünde und wenn Sie nichts und niemanden brauchten? Ich wünschte, ein Mensch, der Ihnen nahesteht, ein Freund oder Ihr Mann, nehme mich bei der Hand und bete mich, keine Sorge um Ihr Schicksal zu haben und Sie nicht länger zu belästigen. Wer ist Ihr Mann? Ich frage Sie noch einmal. Mein Mann? Patulja Antipov ist mein Mann. Aber ich sagte Ihnen schon, dass es sich mit zwei Worten nicht sagen lässt. Er ist der Sohn eines Rebellen, der schon seit 10 Jahren oder noch länger in Sibirien ist. Und jetzt ist er gefallen oder vermisst, mein Mann. Sie sagen, er sei vermisst. Aber ich glaube es nicht. Ich bin Krankenschwester geworden, um ihn zu suchen. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Sie lieben ihn? Ja, ich liebe ihn. Aber er hat mich verlassen. Er liebt Sie nicht? Doch. Er verließ mich, weil er mich liebte. Es war meine größte Niederlage. Das verstehe ich nicht. Nein. Aber ich wusste ja, dass es sich mit zwei Worten nicht erklären lässt. Ich habe übrigens meinen Satz vorhin nicht beendet. Ich sagte, ich wünschte, dass jemand käme, mich bei der Hand nehme und bete, keine Sorge mehr um Sie zu haben und Sie nicht länger zu behelligen. Und jetzt sage ich Ihnen, ich würde ihm meine Hand wegreißen und ich würde sie wieder ausstrecken nach Ihnen. Lara ging um den Tisch herum. Sie blieb in der Mitte des Zimmers stehen, einige Schritte vor dem Doktor. Das ist es, was ich gefürchtet habe. Gott, welche Verwirrung. Lassen Sie das, Jura Chivago, es hat keinen Sinn. Sehen Sie nur, was ich jetzt Ihretwegen angerichtet habe. Jetzt habe ich das Betttuch versenkt. Jura Chivago, gehen Sie hinaus und lassen Sie sich von der Mamsell ein Glas Wasser geben. Und wenn Sie es getrunken haben, dann kommen Sie wieder, wie ich Sie kenne und wie ich Sie gerne sehen möchte. Ich weiß, Sie haben die Kraft dazu. Nach einer Woche reiste Larissa Antipova ab und wieder eine Woche später ging auch Jura fort. Er fuhr nach Moskau. Aber vor seiner Abreise geschah etwas, was ihn mit Furcht, Staunen und Schrecken erfüllte. Man ermordete den jungen Kommissar. Und nicht die Fahnenflüchtigen taten es, sondern Soldaten der regulären Truppe. Er hatte mit ihnen geredet. Er hatte ihnen eine seiner Reden, seiner russisch-vaterländisch begeisterten Reden, halten wollen. Er hatte sich auf eine umgestürzte Tonne gestellt und die Kosaken hatten ihm misstrauisch zugehört. Sie hätten ihn nicht angerührt, wenn er nicht sein Missgeschick gehabt hätte. Seine Sekunde der Schwäche. Ein Nichts, aber es machte ihn lächerlich. Der Deckel der Tonne war plötzlich umgekippt und er war in die Tonne gestürzt. Und während er in der Tonne steckte, schrien die Kosaken: Schluss mit dem Gerede, wir sollen Verräter sein, wer bist du denn, Söhnchen? Und ehe er sich wieder aus der Tonne herausarbeiten konnte, hatten sie sich mit ihren Seitengewehren auf ihn gestürzt. Wenn Jura Chivago später an seine Heimkehr nach Moskau dachte, so sah er vor sich immer eine riesige Menschenmenge auf dem Smolensker Platz. Vielleicht war es so gewesen, aber es kann auch sein, dass seine Eindrücke von den Erfahrungen einer späteren Zeit überlagert wurden. Es gab nämlich damals, im Spätsommer 1917, nicht den geringsten Grund für eine riesige Menschenmenge, sich auf dem Smolensker Platz zu versammeln. Die Läden waren geschlossen, die Schaufenster leer. Es war die Zeit, als jene alten Männer und Frauen auf den Trottoirs auftauchten, die nun für viele Jahre zum Straßenbild Moskaus gehören sollten. Die alten Leute, die mit einem stummen Vorwurf im Blicke den vorübergehenden Sachen anboten, die niemand brauchte. Künstliche Blumen, alte Spirituskocher, Abendkleider aus schwarzer Gaze, Uniformen ehemaliger Behörden und Ministerien. Das einfachere Publikum handelte mit Dingen, die man nötiger brauchte, mit harten Schwarzbrotrinden, mit feuchten Zuckerstücken und kleinen Tabakpäckchen, die sie in der Mitte durchschnitten und Machorka nannten. Auf dem Pflaster flatterten Zeitungen und abgerissene Plakate hin und her. Der unnütze Wind fegte sie nach links, unnütze Passantenfüße trieben sie in die entgegengesetzte Richtung. Jura Chivago konnte kaum atmen, als er vor der Haustür stand. Er klingelte. Stille. Er klingelte noch einmal. Und plötzlich stand Tonja vor ihm. Sie waren beide so erstarrt vor Überraschung, dass sie nicht einmal ihren eigenen Freudenschrei hörten. Endlich erwachten sie und fielen einander in die Arme. Geht es euch gut? Oh ja, ja. Warum hast du kein Telegramm geschickt? Du bist magerer geworden, aber wie jung du aussiehst. Ich habe allen gesagt, dass du kommst. Sie brennen darauf, dich zu sehen. Wie geht es, Sascha? Gut, Gott sei Dank. Er ist eben aufgewacht. Wenn du nicht gerade von der Bahn kämest, könntest du gleich zu ihm gehen. Und warum kann ich nicht gleich zu ihm gehen? Hast du keine Läuse? Oh nein, ich bin ganz bequem gereist. Aber natürlich würde ich mich trotzdem gerne waschen. Nein, nein, hier. Warum gehen wir denn nicht durch den Salon? Jura, ich muss dir sagen, wir haben nur noch 2 Zimmer im Haus. Alles andere haben wir abgegeben. Wir hätten das ganze Haus im Winter ja nicht heizen können. Was hast du denn da in dem Paket? Eine Ente. Man hat sie mir im Zuge geschenkt. Oh, das ist ja ein Vermögen. Ich habe auch etwas für dich. Eine Überraschung. Eine Überraschung? Ja. Nikolai Nikolaitsch ist zurückgekommen. Was für ein Nikolai Nikolaitsch? Onkel Nikolai. Das kann doch nicht sein. Das ist doch unmöglich. Doch. Er kam aus der Schweiz. Er hat einen Umweg über London und Finnland gemacht. Wo ist er? Du Ungeduld. Wir werden ihn morgen Abend einladen zu unserer Ente. Ob du enttäuscht sein wirst? Er hat sich sehr verändert. Er ist bei der Rückreise in Petersburg stecken geblieben und Bolschewist geworden. Papa und er streiten sich, wenn sie einander nur sehen. Sie sind schon ganz heiser. Was Jura mit der größten Spannung erwartete, war sein Kind. Sascha war geboren worden, als er ins Feld ging. Tonja hatte ihm mitunter eine Fotografie geschickt. Auf diesen Bildern hatte er ein vergnügtes, pausbäckiges Kind mit einem großen Kopf und schmalen Lippen gesehen, das breitbeinig auf einer ausgebreiteten Decke stand. Es war ihm sehr fremd gewesen. Du kannst kommen, Jura. Er trat an das Bett seines Sohnes. Das ist Papa. Gib ihm die Hand. Sascha ließ den Unbekannten nah an sich herankommen. Aber als dieser sich zu ihm beugte, schlug er seinem Vater ins Gesicht. Aber Sascha, schämst du dich nicht? Zeig deinem Vater, dass du auch nett sein kannst. Gib ihm einen Kuss. Na, lass ihn doch, Tanja, quäl ihn nicht. Er hat mich ja nie gesehen. Morgen wird er sich an mich gewöhnt haben und dann werden wir die besten Freunde sein. Und doch verließ Jura das Zimmer mit einem bangen Gefühl. Sie aßen die Ente am nächsten Abend. Der fette Braten stellte einen unerhörten Luxus in dieser Hungerzeit dar, aber sie hatten kein Brot zu dem Braten, so dass der Luxus irgendwie sinnlos erschien und sogar ein Gefühl der Verstimmung hervorrief. Tonja, ihr Vater Alexander Alexandrowitsch und Jura saßen am Tisch, dazu die Gäste Onkel Nikolai und Mischa, der einen Freund mitgebracht hatte. Mischa hatte ein Apothekerfläschchen voll Alkohol zum Feste beigesteuert. Tonja gab die Flasche nicht aus der Hand. Sie verteilte den Schnaps in kleinen Mengen, indem sie Wasser dazu tat. Aber auch der Alkohol erheiterte die Tafelrunde nicht. Zwischen ihrem Fest und der Zeit bestand ein Widerspruch, den sie nicht verwischen konnten. Sie konnten nicht annehmen, dass ihre Nachbarn es in diesem Augenblick ebenso gut hatten wie sie. Vor den Fenstern lag das stumme, dunkle, hungernde Moskau. Und sie spürten, dass nur ein Leben, das dem der Umwelt gleicht und spurlos in ihm aufgeht, wirkliches Leben ist. Dass ein isoliertes Glück kein wirkliches Glück sein kann. Ente und Alkohol, die es nur ein einziges Mal in der Stadt gab, hatten aufgehört, Ente und Alkohol zu sein. Das war es, was sie am meisten verstimmte. Aber es kam noch etwas anderes hinzu. Sie hatten sich jahrelang nicht gesehen. Sie hatten jeder für sich gelebt, jeder in seinem eigenen Winkel dieser verworrenen Welt. Und was sie erlebt hatten, war nicht mehr mitteilbar. Nur Onkel Nikolai und Tonjas Vater fanden den Weg zueinander. Sie stritten sich. Und das war ein Weg. Nikolai Nikolaitsch stand auf der Seite der Bolschewiki und nannte häufig die Namen von Sozialrevolutionären, deren Meinung er teilte. Alexander Alexandrowitsch fuhr ihm dazwischen. Es ist einfach ein Schrecken, auf welchen Weg Sie geraten sind, Nikolai Nikolaitsch. Was sind das bloß für Leute, diese Meroschkis und Pokoris? Was für eine Gesellschaft? Koteria ist sie. Sylvia Koteria. Ja, es ist mir egal, ob sie Pokori oder sonst wie heißt. Der Teufel soll sie holen. Sie heißt trotzdem Koteria. Trotz allem war der Onkel natürlich der Held des Abends. Es war ein erschütterndes, unvergessliches Wiedersehen für Jura. Das Idol seiner Kindheit stand leibhaftig vor ihm. Nikolai Nikolaitschs Haare waren weiß geworden, aber das Alter kleidete ihn gut. Wie übrigens auch sein bequemer ausländischer Anzug. Tonja hatte Unrecht gehabt, als sie meinte, er habe sich so sehr verändert. Gewiss, er war kühl und distanziert und Jura wunderte sich über den ironischen Ton, mit dem er politische Themen behandelte. Das war ungewöhnlich für einen Russen in dieser Zeit. Man merkte ihm an, dass er im Ausland gewesen war. Und das rief eine gewisse Verlegenheit in Jura wach. Es hieß übrigens, Nikolai Nikolaitsch habe in der Schweiz seine junge Geliebte zurückgelassen, allerlei dringende Geschäfte und ein nicht zu Ende geschriebenes Buch. Er sei überhaupt nur gekommen, um sich hier für kurze Zeit in den russischen Wirbelsturm zu stürzen. Auf jeden Fall wollte er so schnell wie möglich wieder in die Schweiz zurückkehren. Er war von einer überwältigenden Zuversichtlichkeit. Worüber streiten wir eigentlich? Es ist einfach schmachvoll, die Wahrheit beweisen zu wollen. Die große Masse des Volkes hat Jahrhunderte hindurch eine unausdenkbare Existenz geführt. Ob man es Feudalismus und russische Leibeigenschaft nennt, Kapitalismus oder Industrialismus, die Widernatürlichkeit und Ungerechtigkeit dieser Systeme ist längst erkannt worden. Und seit sie erkannt ist, hat man die Revolution vorbereitet, die das Volk befreien und jedem Ding seinen Platz zuweisen wird. Eine Teilreform der alten Ordnung ist unmöglich. Man muss sie vollkommen zerstören. Vielleicht wird dabei das ganze Gebäude einstürzen. Was kann man machen? Die Tatsache, dass es schrecklich sein wird, ändert nichts daran, dass es sich jeden Tag ereignen kann. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber davon ist ja gar nicht die Rede. Habe ich denn davon gesprochen? Was habe ich gesagt? Ihre Potpourris und Miroschkis sind Gesindel. Sie sagen das eine, tun aber das andere. Und dann, was für eine Logik. Nicht der geringste Zusammenhang. Warten Sie einen Moment, ich will es Ihnen beweisen. Und der alte Alexander Gromeko fing an, eine alte sozialistische Zeitung zu suchen, in der er einen Aufsatz voller Widersprüche gefunden habe. Es wurde spät. Gegen Mitternacht kam noch Schura Schlesinger, eine Freundin der Gromekos, eine alte Theosophin, die eine auffällige Ähnlichkeit mit dem abgesetzten Zaren hatte. Aber trotz der Miene und ihren alten Ansichten glühte sie für alles und jedes, was die Revolution zutage brachte. Guten Abend. Es ist wirklich unerhört. Ganz Moskau redet davon, dass Jura Schivago angekommen ist, nur ich weiß es nicht. Und was macht ihr hier? Ah, ihr pokuliert und esst. Nun lass dich wenigstens anschauen, Jura. Ach, du bist ein Prachkerl. Aber was draußen los ist, davon habt ihr nicht die geringste Ahnung. Ihr schreibt Bücher, esst Enten und wisst nicht, was passiert. Geht doch einmal auf eine Versammlung von Arbeitern und Soldaten. Von richtigen Arbeitern und Soldaten, die nicht aus den Büchern ausgeschnitten sind. Versucht nur einmal dort zu sagen, der Krieg müsse bis zum siegreichen Ende weitergeführt werden. Sie werden euch schon zeigen, was sie von diesem siegreichen Ende halten. Jura, komm du wenigstens mit. Ich will dir zeigen, was wirkliche Menschen sind. Dann kannst du Bücher schreiben. Was starrst du mich so an? Du musst wieder mit der Erde in Berührung kommen. Und du wunderst dich über mich? Jawohl. Ich bin ein altes Streitross, Jurotschka. Ich komme aus der Tiefe der Masse. Und ich bin dabei, Ihnen eine Bibliothek zu verschaffen. Jura war ganz benommen. Es war ihm jetzt, als wäre der Krieg der stillste Ort von der Welt gewesen und als wäre er jetzt in ein Wespennest getreten. Er fragte lächelnd, wer will den Leuten denn sagen, der Krieg müsse bis zum Ende geführt werden? Du siehst ja aus, als wenn du gleich Hurra brüllen wolltest. Jura lachte auf. Plötzlich fühlte er die Augen seines Onkels auf sich und er sagte, nein, ich sehe nicht so aus, liebe Freundin. Lassen Sie mich Ihnen antworten. Etwas Neues bereitet sich vor. Aber ehe es über uns hereinbricht, möchte ich uns allen etwas wünschen. Gott gebe, dass wir einander nicht aus den Augen verlieren. Und dass wir uns selbst nicht verlieren. Nein, Tonja, unterbrich mich jetzt nicht. Ich bin noch nicht fertig. Im dritten Kriegsjahr hat sich im Volk die Überzeugung gebildet, dass früher oder später die Grenze zwischen Front und Etappe weggewischt sein wird. Ich glaube, es ist bald soweit. Ein Meer von Blut wird sich über das Hinterland ergießen. Und dieses Meer wird man später die Revolution nennen. Wenn sie über euch hinweggeht, so werdet ihr glauben, wie wir im Kriege geglaubt haben, das Leben sei zu Ende, alles Persönliche habe seine Bedeutung verloren und es gebe nichts mehr als töten und getötet werden. Wenn wir lange genug leben, werden wir erkennen, dass wir im Laufe von 5 oder 10 Jahren mehr erlebt haben als andere Menschen in einem ganzen Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob das Volk sich selbst erheben wird oder ob Einzelne in seinem Namen handeln werden. Bei Ereignissen von solcher Bedeutung darf man nicht nach der Ursache fragen und keine dramatische Logik erwarten. Das Große ist ohne Anfang, wie das Weltall. Es ist plötzlich da, als wäre es immer da gewesen. Auch ich glaube, dass es Russland bestimmt ist, das erste sozialistische Reich seit dem Anfang der Welt zu werden. Wenn das geschieht, werden wir lange Zeit wie betäubt sein. Und wenn wir wieder zu uns kommen, werden wir unser Gedächtnis verloren haben. Wir werden einen Teil der Vergangenheit vergessen haben und nicht nach Erklärungen für das Unerklärliche suchen. Denn die neue Ordnung wird uns so vertraut und gewohnt sein, wie der Wald am Horizont, wie die Wolken über unseren Köpfen. Es wird nichts mehr geben als sie. Er sprach und sprach. Aber was immer er redete im Angesicht seiner liebsten Freunde, er konnte sich nicht von der schweren Traurigkeit befreien, die ihn befallen hatte und nicht mehr losließ. Es war das Bewusstsein der Ohnmacht gegenüber der Zukunft. Bevor die Gäste gingen, zog jemand die Vorhänge auf und öffnete das Fenster. Ein gelbliches Morgenrot stieg am Horizont auf. Der Himmel war von graugrünen Wolken bedeckt. Es muss ein Gewitter gegeben haben, während wir uns stritten. Aber ja doch, ich wäre auf dem Wege hierher ja beinahe noch hineingeraten. Man hörte einen Donner, er zog eine Furche quer über den ganzen Himmel. Dann war es still. Der Donner reinigte die Luft von Staub und Rauch. Und wie nach einer Elektrolyse waren die Elemente, aus denen sich das Leben zusammensetzt, plötzlich frei geworden. Wasser und Luft. Das Verlangen nach Glück, Erde und Himmel. Der August war vorüber und der September ging seinem Ende zu. Jura hatte seine Arbeit in seinem alten Krankenhaus wieder aufgenommen. Unter seinen Kollegen wirkten sich bereits die politischen Meinungsverschiedenheiten aus. Den gemäßigten Elementen, deren Stumpfsinn Jivago ärgerlich machte, schien der Doktor gefährlich zu sein. Den politisch Engagierten wieder war er nicht rot genug. Er hatte das eine Ufer verlassen und war am anderen noch nicht gelandet. Man hatte ihn, außer mit dem gewöhnlichen Dienst auf der Station, noch mit statistischen Arbeiten beauftragt und er arbeitete an seinem alten Schreibtisch bis in den Abend. Ab und zu schrieb er zwischen seinen täglichen Notizen an seinem Spiel mit den Menschen, einer Art düsteren Tagebuchs der Epoche, das aus Prosa und Versen bestand. Die Grundidee war, dass die Hälfte der Menschheit aufgehört hatte, sie selber zu sein. Die andere Hälfte hatte überhaupt nie gewusst, wer sie war. Jura saß an seinem Tisch und schrieb. Vor seinem klirrenden Fenster flogen lautlose Vögel vorüber und warfen ihre Schatten auf sein Papier. Der Prosektor trat ins Zimmer. Der Ahorn verliert seine Blätter. Jura schaute erstaunt auf. Die geheimnisvollen Vögel waren in Wahrheit Ahornblätter gewesen, die der Wind an seinem Fenster vorübergetrieben hatte. Hat man das Fenster verkittet? Nein. Aber warum denn nur nicht? Ach, es ist ein Jammer, dass Tarasjuk nicht mehr da ist. Der konnte alles, Schuhe flicken, Uhren reparieren, Fenster verkitten. Nun werden wir es selber erledigen müssen. Haben Sie Kitt? Kitt? Man nehme etwas Kreide und Firnis und daraus macht man sich welchen. Seine Frau arbeitet übrigens hier als Kinderfrau. Wessen Frau? Tarasjuks Frau. Ich weiß. Er selber ist weiß Gott wo. Einmal hat er uns besucht. Ich möchte wissen, was aus ihm wird. Nichts geht ihm schief, was er anfasst, das klappt. Im Kriege ist es ihm genauso ergangen. Er hat den Krieg wie ein Handwerk erledigt. Er hat die ganze Brust voller Orden, als er hier war. Nicht Auszeichnungen für Tapferkeit, sondern für Treffsicherheit. Er hat herausgefunden, dass die Waffen eine Kraft sind, die ihn vorwärts bringt. Jetzt will er selbst eine solche Kraft sein. Ein bewaffneter Mensch ist mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Das ist seine ganze Geschichte. Darin besteht sein ganzer Marxismus. Ja, das ist ein Marxismus, wie ihn das Leben selber erzeugt. Ich glaube, es ist die Geschichte sehr vieler Menschen heutzutage. Haben Sie es warm zu Hause? Och, ich danke Ihnen, dass Sie mir den Ofensetzer geschickt haben. Ein interessanter Mensch. Wir haben uns lange über Hegel und Benedetto Croce unterhalten. Er sagte mir, er sei Philosophieprofessor gewesen. Und der Ofen? Reden wir nicht davon. Qualmt er etwa? Ein Jammer. Aber wir haben auch gar nichts zu brennen. Oh, ich weiß einen Holzdieb. Ich werde ihn zu Ihnen schicken. Es ist ein früherer Kirchendiener. Was für Entdeckungen man jetzt machen kann. Oh ja. Vorgestern Abend gehe ich durch die Anlagen. Da sehe ich, wie ein altes Weib in der Erde wühlt. Gott behüte dich, sag ich. Willst du angeln, Mütterchen? Suchst du nach Würmern? Ich hatte es im Scherz gesagt. Aber sie antwortete ganz ernsthaft. Würmer? Nein. Ich suche nach Champignons. Champignons. Stellen Sie sich das vor. Und was soll ich Ihnen sagen? Sie findet welche. Mitten in Moskau. Wahrscheinlich gab es immer welche bei uns. Aber es hat sie doch niemand suchen müssen. Einige Abende darauf mühte sich Jura zu Hause, den Ofen in Gang zu bringen. Aber er qualmte, denn das Holz war nass und faulig. In den Tagen des triumphierenden Materialismus hatte sich die Materie in einen abstrakten Begriff verwandelt. Anstatt von Kartoffeln und Brennholz sprach man von der Versorgungsfrage und vom Heizungsproblem. Als das Holz endlich Feuer gefangen hatte, stürzte Nikolai Nikolaitsch ins Zimmer. In der Stadt wird gekämpft. Die Offiziersjunker, die auf der Seite der provisorischen Regierung stehen, schießen sich mit ihren eigenen Soldaten, die zu den Bolschewiken übergegangen sind. An allen Ecken und Enden flammen die Gefechte auf. Los, Jura, zieh dich an, das muss man gesehen haben. So etwas kommt nur einmal im Leben vor. Das ist Geschichte. Nikolai Nikolaitsch glühte. Dennoch verbrachte er fast 2 Stunden mit theoretischen Erklärungen. Dann kam Mischa Gordon herein und berichtete ihnen von Schießereien überall und von Toten. Nach allem, was er sagte, war jeder Verkehr in der Stadt unterbrochen. 3 Tage war man im Hause eingeschlossen, wie in einer belagerten Festung. Das Schießen und das Feuer der schweren Artillerie setzte keinen Augenblick aus. Allmählich stellte sich heraus, dass die Arbeiter das Übergewicht hatten. Einzelne Offiziersgruppen kämpften noch weiter, aber die Soldaten und Arbeiter, die sich in den Straßen verschanzt hatten, schlossen schon Bekanntschaft mit den Bewohnern der benachbarten Häuser. Am 4. Tage wagte sich Jura auf die Straße. Das Brennholz war innen ausgegangen, der Kirchendiener hatte sich nicht wieder sehen lassen. Es war gegen Abend, die Gegend war wie ausgestorben und er sah kaum einen Menschen. Jura schlich sich durch das Labyrinth der Gassen. An einer Kreuzung rannte ein kleiner Junge mit einem Packen frisch gedruckter Zeitungen an ihm vorbei. Gib mir eine. Was kostet sie? Der Rest ist für dich. Jura trat unter eine Straßenlaterne, um die Schlagzeilen zu überfliegen. Das einseitig bedruckte Extrablatt enthielt ein Regierungskommuniqué aus Petersburg, das die Bildung eines Volkskommissars Sowjets, die Einführung der Sowjetregierung und der Diktatur des Proletariats in Russland bekannt gab. Es folgten die ersten Dekrete der neuen Regierung. Der Sturm trieb dem Doktor den Schnee in die Augen und bedeckte die Seiten der Zeitung mit einer grau-weißen Flockenschicht, aber das war es nicht, was den Doktor am Lesen hinderte. Ihm wirbelte der Kopf. Er steckte das Blatt in die Tasche. Das Schneetreiben nahm zu. Gebückt, den Mantelkragen hochgeschlagen, ging Jura weiter. Plötzlich stolperte er über einen Riesenhaufen von Brettern und Holzklötzen. Unter einer Laterne ging ein bewaffneter Posten auf und ab und bewachte den Bretterberg. Jura schlich sich an den Haufen heran, lockerte einen schweren Balken, zog ihn hervor und schleppte ihn heim. Der Klotz wurde zersägt und gespalten und Jura hockte sich vor dem Ofen nieder, um ihn anzuzünden. Er blieb vor der Ofentür sitzen. Haben Sie schon gesehen, Alexander Alexandrowitsch? Hier, lesen Sie das einmal. Gromeko nahm ihm das Extrablatt ab und ging damit unter die Lampe. Was für eine bewundernswerte Operation. Man nimmt ein Messer und schneidet mit einem Schnitt alle die alten, eiternden Geschwüre heraus. Mit einem Schlag räumt man mit einer jahrhundertealten Ordnung auf, die ungerecht war, aber vor der jedermann ehrfürchtig dienerte. In dieser Art, Dinge rücksichtslos und bis zum Ende voranzutreiben, liegt etwas von unserer nationalen Tradition. Etwas Vertrautes liegt darin, etwas vom klaren, unerbittlichen Licht Puschkins, von Tolstois unbedingter Treue zur Wirklichkeit. Was sagst du von Puschkin? Was hast du gesagt? Ich kann doch nicht zugleich lesen und zuhören. Warte, ich bin gleich fertig. Was ist eigentlich das Geniale an der Sache? Wenn man jemandem die Aufgabe stellte, eine neue Welt zu erschaffen, eine neue Zeitrechnung, so wird er zunächst verlangen, dass ihm das Terrain geebnet wird. Er würde das Ende der alten Ära abwarten, ehe er mit der neuen beginnt. Denn man braucht eine runde Zahl, ein unbeschriebenes Blatt, eine Tabula rasa, um neu anzufangen. Aber hier keine Umstände. Nichts. Dieses Wunder der Geschichte bricht in die dichteste Alltäglichkeit ein, ohne Rücksicht. Es beginnt nicht mit dem Anfang, sondern gleich in der Mitte, an einem beliebigen Tage. Es bricht an inmitten der Straßenbahnen, die durch die Stadt fahren. Das ist wirklich genial. So unzeitgemäß und doch zugleich so auf der Höhe der Zeit kann nur sein, was wirklich groß ist. Dr. Zhivago von Boris Pasternak. Aus dem Russischen von Reinhold Walter. In einer dreiteiligen Hörspielbearbeitung von Ernst Schnabel. Erster Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Gerd Westphal, Juri Zhivago, Ludwig Krämer, Lara Joanna Maria Gorwin, Tonja Lola Mütl, Pascha Klaus-Jürgen Wusso, Komarowski Paul Hoffmann, Onkel Nikolai Eduard Marx, Frau Gromeko Bernie Clermont, Gromeko Kurt Lieck, Madame Guichard Martina Otto, Frau Schlesinger Gerda Maurus, Prospektor Harry Grünecke und viele andere. Regie Otto Kurt. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk, dem RIAS Berlin und dem Südwestfunk aus dem Jahre 1958.